Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Und Sie haben eine Rezension geschrieben in der Neuen Zeit, Herr Sobocinski, über Bret Easton Ellis, den amerikanischen Autor, der 1991 bekannt wurde mit American Psycho. Er war im Grunde eine Ikone des Kulturmilieus in den USA in den 90ern, um 2010 dann auch, korrigieren Sie mich, aber so habe ich das gelesen. Und jetzt kommt eben sein neues Buch raus, Weiß heißt das. Wird dieses Buch so viel Wirbel machen wie American Psycho? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Das ist ja ein ganz interessantes Phänomen, dieser Bret Easton Ellis. Der war sozusagen, der hatte einen irrsinnigen Skandalerfolg gehabt, 1991, weil American Psycho, das ist so ein Buch, das, das geht um so einen Banker, der ein Doppelleben führt, nämlich als Serienkiller. Das ist wahnsinnig brutal. Ja. Prostituiertenmörder. Schlachtet Prostituierten ab und ist sozusagen auch sonst, geht es immer um Tatwerkzeug. Das ist fast schon könnte man sagen, so war dann auch die berühmte Verfilmung dann auch später um 2000 fast schon eine Satire. Man weiß auch nicht, ob es nur eine Fantasie ist, aber auf jeden Fall wurde sozusagen diese Brutalität, die dargestellt worden ist, aber auch, weil Drogen vorkamen, damals war man ja auch noch deutlich sensibler in mancher Hinsicht, auch was künstlerische Darstellung anbetrifft. Jedenfalls wurde das Buch, stand das in Deutschland sogar auf dem Index für ein paar Jahre, allerdings nachdem es schon längst veröffentlicht worden war, also das ist sozusagen ein bisschen eine Quatschaktion gewesen, das wurde sozusagen sehr, sehr kritisiert, aber er galt dann sehr, sehr schnell als jemand, der cool ist gewissermaßen, als jemand, der doch etwas Beachtliches geschaffen hat, nämlich so eine neue, unterkühlte Sprache. Ganz, ganz viele junge männliche Autoren vor allen Dingen haben sich den zum Vorbild genommen, also so jemand wie Benjamin von Stuckrad-Barre beispielsweise, aber alles das, was man dann später so Popliteratur nannte, der zählt letztlich zu den Begründern des Popkulturellen. Also aber es gab ja doch auch absolut Kritiker, also vor allem auch Frauen, die haben gesagt, das ist frauenverachtend, das ist als jugendgefährdend tatsächlich auch eingestuft worden. Wäre das jetzt heute anders? Ja, vermutlich. Warum? Und das fand ich interessant, natürlich, dass das damals, es gab Kritik, aber insgesamt die Kritikerschar hat das doch irgendwie als spießig und miefig empfunden, im Großen und Ganzen, dass es so eine Kritik an einem Kunstwerk gab. Und heute wäre das anders. Ich bin mir sehr sicher, dass man, literarische Werke würde man immer noch sagen, es ist Literatur, ja, soweit würde man definitiv noch gehen, aber man hätte doch viel stärker, glaube ich, würde man etwas sensibler draufschauen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft insgesamt sensibler geworden ist. Auch gerade das akademisch-kulturelle Milieu ist sensibler geworden und würde sagen, warum ergötzt er sich eigentlich an so einer, und man würde viel stärker diesen Aspekt auch größer machen. Und wie sehen Sie das? Ich hatte nämlich, als ich Ihre Rezension gelesen habe, den Eindruck, dass Sie eigentlich ein bisschen sagen, also Sie schreiben, wir würden uns in einem affektiven Umbau der Gesellschaft befinden. Und da haben risikoaffine, tabubrechende Künstler keine Chance mehr. Würden Sie also sagen, wir sind zu sensibel geworden? Ich habe es gar nicht erst einmal gewertet, weil natürlich komme ich aus einer sozusagen Generation noch, also ich bin in den frühen 90er Jahren in die Uni gekommen. Da waren die Kommunikationscodes vielleicht noch nicht ganz so vorsichtig. Man achtete noch nicht so stark darauf, könnte ich jemanden verletzen, wenn ich spreche, beispielsweise. Mhm. Das ist etwas Neues. Das heißt, muss natürlich sozusagen gewissermaßen sehen, da verändert sich etwas. Ja, und man kann nicht einfach sozusagen darauf beharren, weil man einmal gewohnt war, sozusagen zu plaudern, wie man einfach will und Leute vielleicht auch zu verletzen. Die 90er Jahre waren zum Teil auch so eine Zeit, wo noch ein Bundeskanzler sagen konnte, Familienpolitik und all diese Gedöns und sonst irgendetwas. Das hat man dann kritisiert, aber letztlich fand man das natürlich auch herrlich, ja, herrlich tabubrechend, wunderbar und sowas. Und diese Zeiten haben sich halt eben geändert. Und das interessiert mich, dieser Wandel interessiert mich tatsächlich. Und mich hat nicht interessiert, wie findest du das jetzt irgendwie erst einmal, sondern ich finde, bevor man auch irgendetwas bewertet, sollte man sich erst einmal beruhigen und das Ganze analysieren, weil es wird auch viel zu schnell von Tugendwächtern und was weiß ich gesprochen. Das ist man manchmal auch voreilig. Das Buch selber, schreiben Sie, ist so ein bisschen jammerig. Also Herr Ellis hat dann über die Jahre sehr viel getwittert, sehr viel in der Nacht getwittert und das kommt jetzt auch in dem Buch, soweit ich das verstehe, wieder vor und er ist so ein bisschen wehleidig fast. Das haben Sie ihm aber schon übel genommen, oder? Naja, ich fand es vor allem, ich habe übel genommen, nehme niemandem so viel übel. Ich fand es ein interessantes Phänomen, weil jemand einfach ganz offensichtlich gleich geblieben ist und sich wundert, dass die Gesellschaft um ihn herum anders geworden ist. Er ist ja sozusagen sehr robust. Ich würde nicht sagen, dass er beispielsweise ein Trump-Anhänger ist. Das sagt er, das ist er nicht. Aber er findet beispielsweise so viele Dramatisierungen, die es gibt, die findet er völlig übertrieben. Sozusagen, also man sollte sich nicht jahrelang schocken, dass nun mal Trump jetzt an der Macht ist, der hat halt die Wahl gewonnen und viel besser wäre es, wenn ein Gegenkandidat aufgestellt wird. Oder er kritisiert sozusagen unsere überempfindliche Gesellschaft, die es Künstlern zum Teil ein bisschen schwer macht, also auch so etwas wie eine MeToo-Kultur, obwohl er selbst zu einer Minderheit gehört, nämlich er ist schwul, aber trotzdem findet er sozusagen, wir lebten in einer neurotischen Gesellschaft. Und dadurch, dass er so etwas twitterte, war er natürlich ganz schnell unten durch und ist das jetzt auch. Und dieses Buch ist so etwas, könnte man sagen, dieses Weißbuch ist so etwas wie ein Erklärungsversuch. Also warum komme ich eigentlich nicht mehr gut an bei den Leuten? Das interessiert ihn. Und er versucht es zu erklären, indem er zum Gegenangriff übergeht. Und dieser Gegenangriff läuft darauf hinaus, dass er darüber jammert, dass zu viel gejammert wird. Und das ist natürlich ein bisschen zirkelschlusshaft. Ja, genau. Ja. Aber als Phänomen ist das natürlich interessant. Ja. Also Weiß, so heißt das Buch, über das Adam Sobocinski in der Neuen Zeit schreibt, von Bret Easton Ellis.